Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Abweichende Parkregelungen, E-Mobilität in Nienburg und Tierheim übergibt Chip-Lesegerät. Am Mikrofon Ryan Dykes. Der Parkplatz am Schlossplatz bleibt heute ab 15 Uhr wegen der Vorbereitungen für das Altstadtfest geschlossen. Für das restliche Wochenende bleibt dieser unberührt. Die Tiefgarage Burgmannshof wird am Freitag ab 19 Uhr geschlossen. Parkende Fahrzeuge können das Gebäude erst wieder ab Sonntag verlassen. Ebenso wie Burgmannshof bleibt die Tiefgarage Rathaus am Samstag geschlossen. Der Nienburger Wochenmarkt wird wegen des Altstadtfestes auf Freitag, den 2. Oktober, verlegt. Elektroautos verbreiten sich immer mehr in Deutschland. Auch in Nienburg kommt diese neuartige Form der Fortbewegung langsam an. Im Gegensatz zu einigen Großstädten sei Nienburg bestens aufgestellt, so Experte Amadeus Bürgel. Im Landkreis Nienburg sind wir relativ gut aufgestellt, also sowohl von der Stadt als auch von privaten Anbietern. Wir haben mehr Ladestationen als die ganze Stadt Braunschweig. Man muss sie nur erkennen können. Also die meisten Menschen laufen, glaube ich, einfach so dran vorbei, weil sie es nicht erkennen. Denken, es ist ein Stromverteiler, aber wir haben in Nienburg weit über 10. Der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Nienburg verfügt seit kurzem über ein Taschenlesegerät zum Auslesen der Mikrochip-Transponder bei Tieren. Das Gerät wurde vom Drakenburger Tierheim zur Verfügung gestellt. Mit dem Lesegerät hat die Polizei die Möglichkeit, gechippte Fundtiere zu identifizieren und den Besitzern zurückzuführen, solange diese durch den Tierbesitzer bei Tasso registriert sind. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit 2 Siegen ist der SC Maglo in die Tischtennis-Verbandsliga gestartet. Dem schweren 9:6 gegen den SC Hemming in Westerfeld folgte ein überraschend lockeres 9:1 beim TTV Seelze. Vor toller Zuschauerkulisse tat sich das neu formierte Sextett in der Anfangsphase der Heimpartie schwer. Am Ende konnte der 9:6-Erfolg dennoch souverän eingefahren werden. In Seelze merkte man dem dortigen Oberliga-Absteiger deutlich die fehlende Wettkampfpraxis an. Von einem verlorenen Doppel abgesehen marschierte der SCM-Zug überraschend deutlich durch die meisten Einzel. Am kommenden Sonnabend wartet dann mit dem SC Union Salzgitter ab 17 Uhr in der Lemke-Halle ein weiterer schwerer Gegner. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.